Die Erhebungen der OECD zeigen übrigens auch generell, dass das mäßige deutsche Abschneiden im Bildungsvergleich, das so gar nicht ins Bild der Deutschen von sich selber passen will, nicht ohne weiteres auf die finanzielle Ausstattung zurückgeführt werden kann. In Deutschland liegen die jährlichen Ausgaben pro Schüler nämlich ziemlich genau im OECD-Durchschnitt, und zwar im Primarbereich leicht unter, im Sekundarbereich leicht über dem Durchschnitt. Im Tertiärbereich der Hochschulausbildung wendet Deutschland pro Student etwas mehr auf als der OECD-Durchschnitt, allerdings deutlich weniger als Kanada, die USA und die Schweiz. Generell ließ die PISA-Studie von 2006 keinen signifikanten Zusammenhang erkennen zwischen den Ausgaben in den Bildungsverlauf eines Schülers bis zum PISA-Test einerseits und den Testergebnissen andererseits. Auch die von meinen Kollegen Bildungssenatoren, zunächst Klaus Böger, später Jürgen Zöllner, vorgebrachte Behauptung, der hohe Berliner Migrantenanteil mache die besondere Problematik Berlins aus, traf die Sache nicht, denn der Migrantenanteil ist in Baden-Württemberg höher als in Berlin, der Bayerns fast so hoch wie der Berlins. Die Unterschiede sind offenbar nur erklärbar mit der Qualität des Unterrichts und oder der Qualität des Schülerbestands, nicht aber mit Unterschieden in den Bildungsausgaben oder dem Anteil der Migranten unter den Schülern. Durch all diese streitigen Diskussionen wuchs mein Interesse an der Sache weit über die Finanzen hinaus. Es ist schließlich paradox, wenn einige Länder mit weniger Ressourcen zu deutlich besseren Bildungsergebnissen kommen als andere, die besser ausgestattet sind. Beim Vergleich der deutschen Bundesländer fällt auf, dass die süddeutschen Länder besser abschneiden als die norddeutschen und die drei Stadtstaaten gemeinsam das Schlusslicht bilden. Der PISA-Koordinator Manfred Prenzl wies die Berliner Behauptungen, die es ebenso in Hamburg und Bremen gab, der soziale Hintergrund oder der Migrationsanteil sei maßgebend für das schlechte Abschneiden, als unzutreffend zurück. Aus seiner Sicht sind die Unterschiede in der Unterrichtsqualität und in den Leistungserwartungen entscheidend. Das mag so sein und soll in Kapitel 6 noch näher untersucht werden. Wenn man dagegen Indikatoren wie Vereinsmitgliedschaft, Besuch einer Musikschule, Medienkonsum und anderes zugrunde legt, lassen soziologische Untersuchungen ein Gefälle zwischen Nord- und Süddeutschland erkennen, das im Einklang mit den PISA-Unterschieden verläuft. Ein ähnliches Gefälle zeigt sich innerhalb Berlins zwischen den Bezirken und Stadtvierteln. Es könnte also durchaus sein, dass die in den Stadtstaaten beobachteten Verhältnisse auch für andere deutsche Großstädte zutreffen und diese ähnlich schlechte PISA-Ergebnisse vorzuweisen hätten, wenn man sie einzeln auswerten könnte. Damit wären wir einer soziologischen Entwicklung auf der Spur, die im Zuge der weitergehenden Verstädterung und des wachsenden Gewichts der Ballungsräume für die Leistungs- und Bildungsfähigkeit in Deutschland nichts Gutes verheißt. Dazu passen die Erkenntnisse der Bundeswehr aus den Musterungsergebnissen von Wehrpflichtigen. Die dort gemessene Intelligenzleistung weist für die süddeutschen Länder signifikant bessere Ergebnisse aus. Es könnte also sein, dass es regionale systematische Unterschiede in der Bildungsfähigkeit einer Population gibt, an der sogar Mehrausgaben relativ wirkungslos abprallen. Die Ergebnisse der Bundeswehr weisen auf Wanderungseinflüsse hin. Es könnte sein, dass aufstrebende Regionen mobile, gut ausgebildete und intelligente Menschen anziehen, wobei die jungen Frauen sich besonders wanderfreudig zeigen. Das heißt ferner, dass sich die Ausstattung der anderen Regionen mit Humankapital verschlechtert. Es könnte aber auch sein, dass manche Regionen deshalb aufstreben, weil die Bevölkerung dort tüchtiger ist. Jedenfalls zeigen die Musterungsergebnisse der Bundeswehr, dass das Süd-Nord-Gefälle der gemessenen Intelligenzleistungen ziemlich stabil ist und in abgeschwächter Form auch für das Gebiet der ehemaligen DDR gilt. Solche überregionalen Selektionsprozesse können zur Herausbildung und Verfestigung bildungsferner Milieus und damit einer stabilen Unterschicht beitragen.